Der selbsternannte Islamische Staat, kurz IS, hat nach eigenen Angaben einen Kampfjet der syrischen Luftwaffe abgeschossen, in der Nähe der ostsyrischen Stadt Deir ez-Zor. Sicherheitskreise des syrischen Militärs bestätigen den Abschuss. Der Pilot, der MiG-21, wurde getötet. Das berichtet die oppositionelle syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihren Sitz in London hat, sich aber auf ein Netzwerk von Aktivisten in Syrien beruft. Die IS-Kämpfer waren gegen die Regierungseinheiten bei Deir ez-Zor vorgerückt, nachdem es einen Zwischenfall gegeben hatte. Die von den USA geführte Anti-IS-Koalition hatte möglicherweise versehentlich eine syrische Stellung in der Gegend angegriffen und zwischen 60 und 90 Soldaten, da schwanken die Angaben, getötet. Der Zwischenfall sorgt für neue diplomatische Auseinandersetzungen zwischen Syrien, Russland und den USA.